1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich möchte diese Sendung mit einem persönlichen Wort beginnen. Als ich heute Nachmittag erfahren habe, dass Dirk tot ist, dass Dirk Bach tot ist, war ich völlig schockiert und bin es immer noch und völlig fassungslos. Und jetzt auch, nachdem einige Stunden vergangen sind und wir viel gesprochen haben und viele Gespräche schon geführt wurden, kann ich das eigentlich gar nicht glauben und realisieren. Wir sind alle völlig ratlos, weil wir uns darauf keinen Reim machen können. Dirk ging es gut, Dirk hatte einen Urlaub hinter sich, er hatte sogar ein bisschen abgespeckt und hatte sich gut erholt. Und ist ärztlich auch noch durchgecheckt worden vor kurzem. Wir wissen nicht, was passiert ist und wir können uns das nicht erklären. Ich kenne Dirk seit über 30 Jahren und habe alles mitbekommen, was so in den Anfängen seiner Karriere passiert ist. Und habe es immer bewundert damals, mit welchem Elan und welchem Engagement und welchem Ehrgeiz er sich in seinen Beruf hineingearbeitet hat. Er hat damals mehrere Absagen von Schauspielschulen bekommen. Er sei untalentiert. Und dann hat er einmal zu mir gesagt, das ist mir alles völlig egal. Ich will auf die Bühne, ich will spielen und ich will schauspielern. Und dann mache ich das alleine, dann bin ich Autodidakt. Und dann hat er sich durchgekämpft. Und es hat lange gedauert, auch übrigens bis er bekannt wurde. Er war hier in Köln schon durchaus bekannt, aber es hat dann doch noch eine Weile gedauert, bis er dann auch bundesweit bekannt wurde. Mein tiefes Mitleid möchte ich aussprechen der Familie. Mein tiefes Mitleid möchte ich aussprechen seinem Ehemann. Und wir können auch gerne in dieser Sendung, wir haben eine Montagssendung, die ist ja offen für alle Themen. Wir können uns auch gerne, wenn ihr das wollt, auch über Dirk noch unterhalten. Habt ihr ihn gemögt? Was habt ihr besonders in ihm gemocht? Und vielleicht welche Shows oder welche Filme von ihm fandet ihr am nettesten? Wie auch immer. Meldet euch, wenn ihr euch unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Silke und Silke ist 40 Jahre alt. Hallo Silke. Hallo. Silke, was ist dein Thema? Dirk Bach. Dirk Bach. Ich würde mich eigentlich jetzt gerne anschließen. Also auch wir hier sind alle immer noch fassungslos. Uns ist wirklich die Nachricht buchstäblich zwischen Suppe und Kartoffel beim Abendessen durchs Radio an den Tisch gekommen. Und seitdem ist eigentlich auch hier nur noch Fassungslosigkeit und... Das heißt, eure Familie oder dein enger Kreis, ihr wart große Fans von Dirk? Ja, absolut. Also wir haben aktuell im März mein Mann, meine Pflegekinder und ich Dirk Bach noch bei Kein Pardon gesehen und waren also völlig begeistert und haben auch definitiv gesagt, wir fahren nur hin, also wenn Dirk Bach aus dem Dschungelcamp zurück ist und wir die da sehen können. Und haben ihn da gesehen und es war einfach nur toll. Wir haben sogar noch, als er durchs Publikum ging, eine Visitenkarte gekriegt. Und also ich persönlich habe, glaube ich, vor 20 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben im Himmel ist die Hölle los, Dirk Bach als Willy Wunder, unschlagbar für mich. Also ich könnte den Film dreimal die Woche gucken. Absolut gut. Lukas, Sonntagabends ZDF war Pflichtprogramm definitiv. Ich sag mal Dirk Bach Show oder so. Er hat ja wirklich auch wahnsinnig viel gemacht, wenn man sich das so vorstellt. Ja, und das auch mit ganz viel feinsinnigem Humor und absolut klasse. Also die Welt ist, glaube ich, nicht mehr so bunt. Also er war einer der fleißigsten, die ich so im Showgeschäft kenne. Dirk hat unglaublich viel gearbeitet. Und hat wenig Urlaub gemacht und war immer wieder schon an einer neuen Rolle oder an einem neuen Auftritt, an einer neuen Fernsehshow, dass ich manchmal schon zu ihm gesagt habe, Mensch, du mach doch mal ein bisschen halblang und du hast schon so viel gemacht und ruh dich mal ein bisschen aus. Aber ja, ich sag mal Schillerstraße. Ja. Genial. Ja, ja. Einfach genial, absolut, absolut toll. Mhm. Die Frage ist einfach, war er wirklich immer nur witzig? Also ich habe ihn einmal in einer Zimmerfreisendung gesehen, wo sehr viel weggepiept wurde. So, da ging's. Er war ja nun auch ein militanter Tierschützer, glaube ich. Ja, war er. Und da ging's irgendwie um Pelze und da wurde also sehr viel weggepiept, wo ich dachte, oho, alles klar. Er war also nicht nur immer witzig. Also ich denke, er absolut hat... nicht. Ich will dir was erzählen, was mich damals, ich habe gerade von den Anfängen gesprochen, ja, was mich damals sehr beeindruckt hat. Der Dirk war natürlich in erster Linie ein Komiker, aber es war auch ein ernsthafter Schauspieler. Das wissen viele Leute gar nicht so. Er hat hier in Köln damals, das ist, war so ja Anfang, Mitte der 80er Jahre, so lange liegt das schon zurück, hat er über Monate ein Mannstück gespielt. Er hat einen Behinderten im Rollstuhl gespielt. Es war ein 2-Stunden-Monolog, wo Dirk im Rollstuhl auf der Bühne gesessen hat, in einem ganz kleinen Theater in Köln, jeweils vor vielleicht 30 Leuten oder so. Ja. Da erinnere ich mich noch, wie lange er an diesem Text gearbeitet hat, dass er diesen Text wirklich dann auch ohne, da war niemand, der irgendwie soufflieren konnte oder so, es war so ein kleines Theater, ohne Pause, 2 Stunden Monolog im Rollstuhl. Das ist auch Dirk Bach gewesen. Ja, ja. Glaube ich. Also ungesehen, hätte ich gern gesehen. Mhm. Ich muss sagen, selbst unsere Kinder, 14 und 16, waren sehr betroffen heute, als so die Nachricht durchs Radio gesagte, Moment, Ruhe. Ich glaube, Dirk Bach ist tot. Und die sagten einfach nur, und wer macht das nächste Dschungelcamp? Tja, also das war das Erste. Ich meine, klar, sie haben ihn bei Kein Pardon gesehen, aber auch das Dschungelcamp war einfach für uns Pflichtprogramm, nicht um die Leute da zu sehen, sondern um die Moderation da zu sehen. Wir haben uns gebogen. Ja. Gebogen vor Lachen. Nicht nur du, Silke. Sehen konnte, es wurde aufgenommen, ja, und dann wurde halt nochmal nachmittags nach der Schule durchgehechelt. Silke, ich danke dir für deinen Anruf. Gerne. Vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Tschüssi. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Benny. Benny ist 22. Was ist dein Thema, Benny? Ach, meinst du dasselbe wie die Vorrednerin? Ja, auch Dirk. Ja. Du bist ja eine ganz junge Generation. Du hast ja die Anfänge gar nicht so mitbekommen. Was hast du denn so besonders an ihm gemocht? Also, wie die Vorrednerin, so viele kenne ich natürlich nicht von ihm. Mhm. Klar, aber auch halt Dschungelcamp und Dirk Bach Show habe ich schon alles. Und vor allen Dingen, was mich traurig macht, sag ich mal, ich habe heute zum Beispiel nach seinem Tod auch viele im Internet gelesen, was mich wirklich traurig und wütend macht, dass andere sich über ihn lustig gemacht haben und so weiter. Wie, heute am Todestag? Ja, auch neuer. Ja. Leider bei Twitter und so. Hm. Ja, das darf man nicht ernst nehmen. Das ignoriert man. Ja, aber finde ich halt traurig. Macht mich wütend und ja. Absolut. Stimme ich dir zu. Aber wie gesagt, das muss man ignorieren und sich gar nicht damit beschäftigen. Dirk war ja übrigens auch, also, muss man... Ich habe auch sehr respektiert und so seine Art halt, dass er halt so war, wie er war so und... Mhm. Man hat ja, viele haben auch gelacht, wie der gekleidet war und so weiter. Mhm. Und das fand ich aber gut, dass er halt so war, halt wie er war und dass er das so öffentlich gemacht hat, gezeigt hat. Und er hat sich natürlich nun auch sehr für die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben eingesetzt. Ja. Gleich von Anfang an, als er prominent wurde, war das ein großes Thema. Und er hat sich nie gescheut, ganz klar über sich zu sprechen, was... wie er ist und was mit ihm ist. Richtig. Und das ist das, wo ich so riesen Respekt habe. Mhm. Also. Kam vorhin, das war gerade mal vor ca. 2,5 Stunden, habe ich das erst gelesen im Internet. Da habe ich erst gedacht, das war ein Scherz. Dann habe ich da rumgeguckt und ja, habe ich aber überall das gelesen, dass sie den da halt tot gefunden haben. Und ja, das Schockierende. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, das ist ja eigentlich gut drauf war und gesund war, so wie man. Und ich habe mir auch gleich gedacht, weil ich das ja in Fernsehsendungen oder beziehungsweise mitgekriegt habe, dass du den, ich wusste nicht, ob du den persönlich kennst, aber da habe ich mir auch schon gedacht, dass du auch sehr betroffen bist, ja. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich mal anrufe, dass ich mal darüber sprechen kann mit dir oder so. Und, ja. Ja. Also, auch ein Fan, der, auch ein Fan, der traurig ist, der Benny. Ich danke dir auch für deine Meinungsäußerung, Benny, und für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Und du mach weiter so und Kopf hoch, ja? Dankeschön. Tschüss. Ciao. Alles klar. Tschüss. So, wir machen weiter mit der Marianne. Und Marianne ist 27. Guten Morgen, Marianne. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marianne. Was ist dein Thema? Ich habe genau genommen 2 Themen mitgebracht, die aber sehr eng miteinander verknüpft sind. Mhm. Und ich muss auch im Vorfeld sagen, dass das für mich sehr, sehr schwierig ist, auch hier darüber zu sprechen. Mhm. Ich habe auch bis jetzt noch nicht mit vielen Leuten darüber gesprochen. Dann fangen wir mal. Leg mal los. Ich bin seit einem halben Jahr mit meinem Freund zusammen, ganz frisch. Ja. Und eigentlich auch, so wie es halt ist, frische Beziehung, man ist verliebt und alles ist schön und so weiter. Nur in einem Bereich läuft es halt sehr schlecht und das ist der Bereich Sexualität. Ich kann mit ihm einfach nicht schlafen, das funktioniert nicht. Und warum nicht? Aufgrund bestimmter Erfahrungen, sag ich mal, ne? Ein einmaliges Erlebnis halt aus meiner Vergangenheit, aber was mich irgendwo so traumatisiert hat, sag ich mal, dass es irgendwie, dass es nicht geht. Das und heißt, es gab ein Missbrauch oder eine Vergewaltigung? Missbrauch, ja. Ein Missbrauch. Wie alt warst du da? 12. Du bist ziemlich lange verdrängt. Ja, du bist ja 27. Jetzt vor deinem Freund, war das in Sachen Sexualität auch alles kompliziert? Was heißt kompliziert? Halt wenig, insgesamt wenig und noch nie mit jemandem, mit dem ich liebe. Wie viele Beziehungen hattest du denn seither? Ja, ich sag mal so, kommt auch an, wie man die Beziehung definiert, ne? Also wenn es jetzt kurze Beziehungen sind, dann 2, die halt aber nur einen Monat anhielten. Ach so. Also eine richtige Beziehung ist ja auch länger als einen Monat, ne? Und noch keinmal mit einem Mann geschlafen, den du liebst? Nein. Und diesen Freund liebst du jetzt, den du hast? Ja. Und ein halbes Jahr zusammen ist ja für mich ein Riesenfortschritt, ne? Und ich habe mich halt ihm anvertraut. Du hast dich ihm anvertraut? Er war der Erste, ja. Wie hat er darauf reagiert? Er glaubt mir, das ist das Positive. Aber er sagt zu mir ganz, ganz, ganz, ganz klar, dass er halt Sex möchte. Und wenn er den nicht mit mir kriegt, dann halt mit anderen. So klar sagt er das zu mir. Da bin ich jetzt etwas erschrocken, muss ich dir sagen. Ja, er ist ein Mann, ne? Nee, so einfach. Er hat halt auch seine Bedürfnisse und ich bin so weit zu sagen, dass ich ihm das erlaube. Weil es geht ja jetzt nicht um Liebe, es geht ja wirklich nur um diesen Akt. Hat er denn das im ersten Gespräch, nachdem du ihm das erzählt hast, hat er da schon das so gesagt? Nein. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er total, total mies reagiert hat, so schon einfühlsam und so weiter und hat das auch verstanden, akzeptiert und so weiter. Und er hat dann halt aber trotzdem 2 Wochen später so versucht halt immer wieder, ne, in die Richtung. Und ich habe halt trotzdem immer wieder abgeblockt, logischerweise. Achso, er hat versucht, mit dir zu schlafen? Ja, ja. Oder mir näher zu kommen, sagen wir mal so. Dass es halt in die Richtung hinausläuft. Und ich habe halt abgeblockt immer wieder. Und daraufhin hat er das dann gesagt? Und dann hat er gesagt, ja, willst du es nicht mal ausprobieren? Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm und so weiter und so weiter. Und ich konnte einfach nicht. Und dann irgendwann haben wir halt nochmal gesprochen, immer wieder gesprochen, dann hat er das irgendwann so gesagt, ja. Ich will dir mal gleich sagen, ist mein spontanes Gefühl, dass es gerade, ist es nicht ein einfühlsamer Mensch, dein Freund. Nein, aber mich erschreckt. Man wenig Liebe. Ja, aber ich finde, dass man mit einer Frau, die eine solche Sache erlebt hat, absolut behutsam umgehen muss. Und auch als Kerl, auch wenn man Bedürfnisse hat, man hat immer noch 2 gesunde Hände, kann man auch eine Frau, wenn man sie liebt, eine ganze Weile in Ruhe lassen und warten, wie die Dinge sich entwickeln. Eigentlich hätte ich mir das auch gewünscht. Ja, finde ich schon. Ja. Ich finde, dass Sexualität hier zurückstecken muss, wenn es in, wenn es um sowas geht und wenn es um die Liebe geht. Ist es der erste Mensch, dem du dich anvertraut hast? Eigentlich schon, ja. Du hast es noch nie jemandem gesagt. Ich habe irgendwann mal mit einer Telefonseelsorge gesprochen. Aber diese Erinnerungen sind auch erst, keine Ahnung, seit ungefähr ein Dreivierteljahr präsent, ne? Wer hat das denn damals getan? Mein Onkel. Ja. Einmal? Einmalig, ja. Er hat dich vergewaltigt? Nicht vergewaltigt, aber halt, ja, es nah kam, dran, ne? Es kam zu sexuellen richtig, Handlungen, ja, die, zu denen halt er sich gezwungen hat. Befriedigen musste, ja. Ich ihn, er mich, küssen, streicheln und so weiter halt, ne? Und so lange, bis er dann halt auch ejakuliert hat. Also Marianne, ich habe keine gute Meinung über deinen Freund, muss ich dir sagen. Ich finde, wenn der dich wirklich liebt, hätte der sagen müssen, pass auf, wir beide stehen das zusammen durch. Ich ziehe mich jetzt erstmal, wie alt ist er? Er ist 29. So, ich ziehe mich jetzt innerlich erstmal ein bisschen zurück und wir kriegen das schon hin. Du machst vielleicht eine Therapie und dann kann man ja gemeinsam beraten, was zu tun ist. Aber dann schon wieder anzukommen, nach kurz darauf dich anzugrabbeln und, es, und dann auch noch so plump zu sagen, du kannst es ja mal versuchen, finde ich krass. Finde ich wirklich krass. Und ich sag mal so, unabhängig, ich meine, ich habe auch meine, ich weiß nicht so richtig denken. So einerseits denke ich auch, jetzt ist irgendwo nicht richtig. Aber andererseits denke ich mir auch, unabhängig von diesem ganzen Bereich, läuft es super. Ja, das macht das Ganze ja, das macht das Ganze ja so traurig. Ja, das macht das Ganze ja so traurig. Ist er denn, hast du denn den Eindruck, dass er überhaupt sich mit dieser Thematik mal ein bisschen beschäftigt hat? Weiß der überhaupt, was da los ist in dir und was da passiert ist? Erkennt der die Dramatik? Ich habe ihm halt nur sehr, sehr grob erzählt, weil ich nicht konnte und gerade er ist der erste Mann, dem ich das erzählt habe. Sowieso meine ich schon mal was anderes. Hm. Und ich habe ihm wirklich nur ganz, ganz grob erzählt in Ansätzen, was halt ist. Hm. Und er hat schon versucht, vorsichtig nachzufragen, aber ich habe dann abgeblockt, ne? Hm. Und ich denke, dass er das schon gemerkt hat. Ich mache folgenden Vorschlag. Mhm. Du redest nochmal mit ihm. Sagst vielleicht auch noch ein bisschen mehr, als du bisher gesagt hast. Das fällt mir sehr schwer. Ja, kannst ja mal gucken, wie weit du so gehen kannst. Mhm. Parallel überhaupt möchte ich dir gleich vorschlagen, oder werde dir vorschlagen, oder schlage dir hier vor, dass du dringend dir auch eine psychotherapeutische Hilfe suchen solltest. Mhm. Ganz wichtig, dass du in gute Hände kommst. Dieses könntest, wenn du dich dazu entschieden hast, könntest du ihm ja sagen, pass auf, es ist so und so. Ich habe das lange verdrängt, aber jetzt ist es da und es macht mir wahnsinnig zu schaffen und ich suche mir professionellen Rat und Hilfe. Aber dafür brauche ich etwas Luft und Ruhe. Ja, ich brauche vor allen Dingen einfach nur ein bisschen Zeit. Du brauchst Zeit, so ist das. Richtig. So, und ich finde, das muss er dir gewähren, wenn der dich liebt. Ich würde da gar nicht. Ist es dann gleich automatisch Trennung oder was? Es würde mich an deiner Stelle so enttäuschen. Und letztendlich auch verletzen. Ich bin aber nicht von, also, wie soll ich sagen, in der Hinsicht enttäuscht mich mein Onkel viel mehr als er, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mich verstanden, in der Hinsicht bist du? Bin ich von meinem Onkel mehr enttäuscht als von ihm? Ja, natürlich, ja gut, das ist ja nun ganz klar. Also, weil das ist, im Vergleich ist das hier. Ja, natürlich. Das die Relation ist halt, aber ich würde, ganz andere Dinge. Ja, aber ich würde jetzt nicht, ich könnte mich jetzt, wenn ich du wäre, ich könnte mich nicht auf so einen Deal einlassen. Gerade wir sind ein halbes Jahr zusammen, wir sind groß verliebt und wegen meiner Geschichte, also deiner Geschichte, ihm einen Freiraum einzuräumen, dass er sich den Sex woanders holt, das gibt nichts, das ist keine Grundlage. Ich würde mich auch nicht wohl dabei fühlen, aber halt sozusagen um ihn gefallen zu tun, dass er bei mir bleibt. Nein, mach es nicht. Wenn er es dann heimlich macht, kann ja auch sein. Das hängt sehr davon ab, wie er jetzt reagiert. Ich habe hier auch schon mit Frauen gesprochen, die mir das erzählt haben, dass ihr Typ ganz toll reagiert hat und glaubhaft reagiert hat. Das musst du dann sehen. Und du musst ihn auch um Ehrlichkeit bitten, ob er das kann und ob er das will, ob die Liebe stark genug ist. Mhm. Wenn die nicht stark genug ist, dann geht das nicht. Was ich aber jetzt ganz... Weil ich kann mich nicht darauf einlassen, mit ihm jetzt zu schlafen. Nein, das geht halt nicht. Nein, das kann ich nicht. Nein, das macht alles ja noch viel Spaß. Das endet ja sonst wo. Ja. Du musst, also was ich jetzt wichtig finde, ist, dass du was für dich tust, dass du in eine gute Therapie gehst. Du bekommst jetzt von meiner Psychologin gleich noch handfeste Informationen und ein Beratungsgespräch, dass du für dich was tust. Dass, und weißt du, und dann signalisierst du ihm ja auch, ich mache was und ich arbeite auch an mir. Das heißt ja nicht, du versteckst dich hinter deiner Vergangenheit, was in dem Fall auch nicht gut ausgedrückt wäre, aber immerhin tust du ja was. Du bist aktiv. Und ich finde auch, ganz ehrlich gesagt, er weiß, dass er der erste Mann ist, dem ich das erzählt habe. Das weiß er. Das muss er dir ganz hoch anrechnen eigentlich. Richtig. Und ich finde es auch eigentlich sogar sehr mutig von mir, dass ich mich ihm anvertraut habe in der Hinsicht. Ja, finde ich auch. Und dann wird man nach so einem mutigen Schritt irgendwo schon so enttäuscht, ne? Ja, aber das sollte dich nicht entmutigen. Dein Schritt ist richtig. So wie du dich verhalten hast, ist vollkommen richtig. Ja. So, liebe Marianne, jetzt bitte ich dich aufzulegen und meine Psychologin aus dem Hintergrund, die Christina, ruft dich zurück und alles weitere dann im Hintergrund. Gut, danke schön. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Paul, 48. Guten Morgen, Paul. Guten Morgen, Domian. Hallo, Paul. Um was geht's bei dir? Es geht um Dirk. Ich kenne Dirk aus der Schulzeit. Ach. Ja, tatsächlich. Ich habe mit ihm zusammen am Schulhof gestanden. Hier in Köln? Einfach, ja, hier in Köln, an der Dagobertstraße. Ja. Und es war einfach nur, es war so ein toller Mensch. Und Dirk hat immer schon damals polarisiert. Also er stand schon mit rosa Latzhose auf dem Schulhof und war schon der so bunte Papagei vom Schulhof. Ich weiß aber auch, dass Dirk in der Schule sehr gelitten hat, weil der gemobbt wurde. Stimmt. Hast du das mitbekommen? Ja, das habe ich einfach mitbekommen. Aber er hat unter uns die Leute, genau, das war die Polarisation, aber wir haben ihn wirklich geliebt. Das war wirklich so. Also Dirk war einfach ein klasse Mensch und das ist echter Verlust. Also ich bin echt so traurig, dass Dirk nicht mehr da ist. Unglaublich. Also, hast du denn später mit ihm auch nochmal Kontakt gehabt? Wenig. Also ich weiß noch, damals in der Filmdose ist ja mit Heller von Sinn und Hugo Ilvan Balder und so weiter da. Da ist er im Prinzip auch mit bekannt geworden. Aber ich habe ihn noch zwei, dreimal getroffen. Ja, ist einfach nur schade. Ich bin echt traurig. Als ich das gehört habe, dachte ich eben, Mensch, das geht doch gar nicht. Dirk ist weg, das geht ja gar nicht. Wie kam es denn, dass du damals, obwohl ja viele ihn als Schwulette bezeichnet haben oder so in der Richtung, wie kam es, dass du auf seiner Seite standst? Damals fing es an, dass sich Leute geoutet haben zum Thema und das war insofern vollkommen in Ordnung und ich finde, das ist auch genau das richtige Statement, weil Dirk hatte damals den Mut, sich zu outen und er hatte sich damals schon, wie gesagt, mit rosa Latzhose stand, er hatte schon eine leichte Kugel vorne gehabt, die Augen bunt geschminkt und es war einfach lustig, mit ihm sich zu unterhalten und er hat polarisiert und das, aber er hat dazu gestanden und das fand ich klasse. Er hat das gemacht, was er wollte und das, was er für richtig hielt, das war richtig so und wir haben ihn alle geliebt dafür auch. Dirk war einfach klasse. Alle leider eben nicht, sondern vielleicht dann hoffentlich ein Teil, aber alle eben nicht. Das ja, nicht alle, aber ich denke mal, das, was Dirk gelebt hat, war Dirk. So, und ich denke, das ist genau das Thema. Was fandst du denn so im Laufe seiner Karriere? Was hat dich am meisten beeindruckt, was er gemacht hat? Was er gemacht hat, ich denke, weil er so vielschichtig war, hat er alle möglichen Dinge gemacht, ne? Er hat ja diese Fernsehshows moderiert, okay, das mag man so oder so sehen. Er war übrigens auch im Ensemble des Kölner Schauspielhauses, war auch so mehrere Jahre. Genau. Und ich denke, aber er hat das gemacht und das gelebt, wofür er für stand. Und das finde ich toll an ihm. Also das war immer so das Thema von ihm. Und wie gesagt, das ist die Zeit auch noch damals und überleg mal, der war damals 17, 18 und er hat damals schon dazu gestanden. Und was hast du denn, oder was habt ihr denn damals so gedacht, was aus ihm mal wird? Das ist eine sehr gute Frage. Was wird aus ihm mal? Da war schon damals klar, dass er irgendwas Künstlerisches machen wird. Also dass er schon in der Theaterszene oder in der Richtung, dass er in diese Richtung weitergehen würde. Das war schon irgendwo klar, dass er es nicht der normalen Laufbahn, ich sag mal, als Banker machen würde. Das war schon klar und absehbar. Aber ich bin ja mit, das wissen ja die meisten, ich bin ja mit der Hella von Sinnen, die damals Hella Kemper hieß, zur Schule gegangen, aufs Gymnasium. Und da war uns immer schon klar, die Hella, die geht ins Showgeschäft oder die wird Schauspielerin. Das war völlig klar, weil die so ein Naturtalent als Entertainerin hatte. Ja. Und uns immer, wenn wir irgendwie auf dem Schulhof waren oder auf Klassenfahrt, immer köstlich unterhalten hat. bei Dirk, wie gesagt, den habe ich dann erst später kennengelernt, während meines Zivildienstes, kann ich das nicht beurteilen. Bei Heller war das immer klar. Also bei Dirk war es auch so, wir standen um Dirk herum, das waren so 10, 15 Leute, wir standen um Dirk da teilweise wirklich herum und er unterhielt uns wirklich mit Schmankerln und es war lustig und manchmal war auch traurig und das war immer so ein Up and Downs, aber das war Dirk. So, das war so seine Eigenschaft. Wie haben denn, da kann ich mich gar nicht erinnern, was er da so erzählt hat, wie haben denn die Lehrer damals so auf ihn reagiert? Ja, also ich war in der Schule damals, die Dagobertstraße war sehr liberal und ich denke, dass die Lehrer damals auch unterstützt haben, die haben das auch gefördert. Mhm. Also es war so da war genau dieser Umbruch in dem Denken damals und da waren viele Lehrer aus der Dagobertstraße damals in Köln-Mitte, die auch das gefördert haben, sich den Mut zu haben, neue Wege zu denken und neue Wege zu gehen und da gehörte Dirk dazu und das war so ein Vorreiter von dem ganzen Thema. Und das war eine Neuorientierung für uns. Also, ja. Ein Schulkamerad von Dirk, das ist ja auch sehr schön, dass du durchgekommen bist und dich bei uns gemeldet hast, lieber Paul. Vielen Dank. Ich danke dir, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Und wir machen weiter mit Peter. Und Peter ist 35. Hallo, Peter. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Peter, um was geht's? Ja, das Thema wäre eigentlich auch Dirk Bach. Mhm. Und zwar hat mich eigentlich diese Nacht oder diesen Abend furchtbar erschreckt, wie leider mit dem Tod von Dirk Bach im Internet umgegangen wird. Ich habe es gerade schon gehört. Ich habe das selbst nicht gesehen. Gerade hat jemand, Ben hat das gerade schon erzählt, der Benny. Ja, ja, genau. Du hattest das vorhin schon thematisiert und hast gesagt, da sollte man nichts drauf geben. Aber ich finde schon, dass das ein Thema ist, weil wirklich teilweise Witze gemacht werden und die wirklich in die unterste Schublade gehen. Die möchte ich jetzt auch gar nicht. Nee, die müssen wir ja auch nicht. Zum Besten gehen. Mhm. Das ist wirklich. Ich weiß, dass im Netz, auch in den sogenannten sozialen Netzwerken, oftmals so schrecklich über Menschen gesprochen wird. Mhm. Übrigens auch oftmals über sehr traurige Anrufer bei mir hier. Was ich sehr empörend finde, muss ich sagen. Ja, und gerade dort, also ich kann selber sagen, ich bin jetzt von Dirk Bach weder ein Fan gewesen, muss man ja leider sagen, noch irgendwie, also ich hatte keinen besonderen Bezug. Also ich fand es einfach natürlich genauso überraschend wie natürlich alle, die ihm wirklich viel bedeutet haben und finde es genauso erschreckend einfach wie unreflektiert teilweise Menschen gegenüber anderen Menschen, denen das wirklich viel bedeutet, auch ein bisschen Trauer zu äußern. Dann muss ich auch nochmal fragen, wo genau hast du das denn gelesen im Netz? Speziell bei YouTube. Mhm. Bei YouTube? Ja. Wie da posten Leute Videos? Ja, da gibt's dann so ein Nachrufvideo. Ach so. Das ist jetzt nicht wir wollen ja keine speziell. Werbung dafür machen. Ja, aber ich, okay. Aber da sind dann super viele Idioten, die dann meinen, die müssten irgendwelche Scherze machen. Mhm. Also man kann es einfach nicht Scherz nennen. Das ist einfach, ich möchte das so. Weißt du, diese Idioten, es sind wirklich Idioten. Ja, genau. Die werden über kurz oder lang auch in eine schwierige Lebenssituation mal kommen. Dass die Mutter stirbt, die Schwester stirbt, der Freund stirbt oder dass man selbst schwer krank wird. Und ich glaube, dann wird denen all das vergehen, was sie da gemacht haben. Und sie werden sich daran erinnern und sie werden sich in Grund und Boden schämen. Ja, aber es geht aber auch in eine andere Richtung. Ne? Also es gibt nämlich auch welche von der anderen Seite, die dann sagen, ja, jetzt ist da ein Mensch gestorben, ne? Der war jetzt bei RTL, ne? Und war halt ein Promi. Ne? Aber in Somalia sterben ja täglich Menschen. Mhm. Ne? Aber die liegen ja jetzt auch nicht gerade zurzeit irgendwo auf dem Boden und heulen über irgendein gestorbenen Menschen in Somalia. Das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Aber natürlich sind die Menschen, die wir so kennen oder zumindest durch das Fernsehen kennen, stehen einem ja näher als Menschen, die in fernen Ländern sterben. Dass das natürlich ein gleichermaßen das Unglück ist. Da muss man ja gar nicht drüber reden. Ich finde eben auch, dass es auch gar nicht so eine Rolle spielt, aus welchem Grund jetzt man einen besonderen Bezug zu einem Menschen hat. Denn das ist ja meistens der Grund, glaube ich, warum jemand um einen trauert. Zum Beispiel sind heute 5 deutsche Ärzte in China bei einem schweren Busunglück ums Leben gekommen. Genau. Kam auch in den Nachrichten. So, und dann gucken wieder NTV-Zuschauer zu und registrieren das. Für die ist das eine Nachricht. Mhm. Ne? Aber für die Leute, die da wirklich einen Bezug zu haben, die Leute kennen... Ist doch klar, dass man mehr, dass man Betroffener ist, wenn man jemanden kennt. Ist doch logisch. Eben. Und ich finde einfach, dass diese Leute, die da im Internet dann über Dirk Bach jetzt im Speziellen in diesem Fall urteilen und einfach irgendwelche ganz, ganz schlechten, wirklich menschenverachtende Witze, mir fällt einfach kein anderer Begriff ein, da machen und dadurch wieder andere verletzen. Mhm. Das finde ich einfach grausam und sowas muss einfach aufhören. Das ist die Natur des Menschen. Davon bin ich überzeugt und das ist einfach traurig, aber es ist so. Ja, ich bin eigentlich der Überzeugung, dass das sicherlich eine Form von Menschlichkeit ist. Glaube ich nicht. Also das naja, doch schon. Also dass das sozusagen eine Form von sich über andere erheben ist. Ja gut, okay, so gesehen ja. Mhm. Ne? Ja. Aber dass man sich, wer zumindest alle fünf Sinne beieinander hat, sich auch mal zusammenreißen kann. Gut, das finde ich gut, dass du angerufen hast. Und vor allen Dingen auch aus der Perspektive eines Menschen, der gar nicht mal ein besonders großer Fan von Dirk Bach war. Nee, gar sondern nicht. Sondern der das jetzt so beobachtet und deshalb allein schon empört ist. Ich möchte das nochmal ganz klar sagen, ich finde das unter aller Sau, dass hier über, egal ob das jetzt Dirk Bach ist oder damals war es Harald Juhnke, ne? Mhm. Wenn da über Leute Witze gemacht werden, man verletzt einfach Leute damit, die wirklich aus welchen Gründen auch immer irgendeinen Bezug zu dieser Person hatten, genau. Ob das jetzt über RTL oder sonst irgendein Medium oder auch persönlich ist. Ich bin völlig deiner Meinung. Also man muss einfach auch mal Grenzen setzen. Ich danke für deinen Anruf, Peter. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch, danke. Danke, tschüss. Ciao. 1.32 Uhr haben wir. 1.32 Uhr, 12, 15 Sekunden. Und wir machen weiter mit der Petra. Und Petra ist 50. Hallo Petra. Ja, hallo, guten Abend. Hallo Petra, um was geht's bei dir? Ja, auch um den Dirk Bach. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mit dem Mann von Dirk Bach mitfühlen kann, weil mir das Gleiche vor 10 Wochen passiert ist. Mein Mann ist plötzlich unerwartet gestorben. Er geht morgens aus der Haustür, geht zu einem Ausflug und kommt nicht mehr wieder. Was ist mit deinem Mann geschehen? Er war auf einem Ausflug von der Männergarde und er hat sich dann zur Rast hingesetzt, hatte vorher nichts und hat dann gesagt, auf einmal, mir wird es schlecht, mir geht es Jäschen laufen, so wie er sich bei uns hier immer so sagt. Mhm. Dann fällt er von der Bank und ist tot und hat eine Embolie gekriegt. Eine Embolie bekommen? Ja. Mhm. Ja. Sofort tot? Ja, die haben zwar noch versucht, ihn zu reanimieren, bis der Krankenwagen kam. Und der Krankenwagen hat auch reanimiert, aber es war nichts mehr zu machen. Das ist für den Menschen, der gestorben ist, ein gnädiger Tod, weil es ein schmerzloser Tod ist. Für die Hinterbliebenen das Grauen schlechthin. Auf jeden Fall, das ist das Grauen schlechthin. Man muss gucken, dass man damit fertig wird. Und es sind Tiefen, die man durchläuft, die sehr schlimm sind. Nun ist es ja noch gar nicht lange her bei dir. Nein, das ist noch nicht lange. Wie geht es dir aktuell zum Beispiel heute? Heute geht es einigermaßen, aber ich hatte jetzt vorige Woche ein Wochenende, das war ganz schlimm. Zu allem Übel ist immer, wenn auch so gewisse Abschnitte kommen, wie Hochzeitstag oder wie zum Beispiel auch heute. Ich habe Geburtstag und bin 50 geworden, das müssen wir normale groß feiern, was wir jetzt nicht machen. Trotz aller Traurigkeit sage ich natürlich Glückwünsche zu dir und alles Gute. Dankeschön. Aber man versucht irgendwie mit der Situation umzugehen und zu sehen, dass man damit zurechtkommt. Wie alt ist dein Mann geworden, Petra? 51, auch, genau. Auch 51, wie Dirk. Mhm. Ja, das ist so ein Alter, wo man so denkt, Mensch, die haben noch 30 Jahre, mindestens in der heutigen Zeit und sind dann so rausgehauen aus dem Leben. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben eine Tochter, 24. Wie geht die Tochter damit um? Sie geht da anders um wie ich. Sie geht mehr zu ihren Freunden und verarbeitet das mit ihren Freunden. Sie kommt das auch so mehr auf meinen Mann, die da so ein bisschen anders ist. Sie zeigt das nach außen hin nicht so. Ja, vielleicht lenkt sie sich auch gut ab, indem sie zu den Freunden geht, was ja manchmal auch ganz gut ist in so einer Phase. Ja. Bist du denn jemand, der dann mehr sich zurückzieht ins Schneckenhaus hinein? Nein, auch nicht. Ich habe meine Freunde, meine Bekannte und besonders eine gute Freundin, die Rita, die mir in der ganzen Situation sehr viel geholfen hat. Du hast so einen schönen rheinischen Slang. Ja. Man sagt ja, dass die Rheinländer mit ihrem Humor eher mit solchen schweren Schicksalsschlägen umgehen können als, weiß ich jetzt, Norddeutsche oder Brandenburger oder weiß ich was. Empfindest du das auch, dass so die rheinische Leichtigkeit dir so ein bisschen hilft dabei? Ja, so ein bisschen. Aber ich denke mal, Marc, das ist auch die Erfahrung, die man die Jahre über mitgemacht hat, weil ja auch schon eine längere Vorgeschichte ist, weil ich schon mehr so Sachen erlebt habe mit meinen Eltern. Mhm. Und dadurch geht man mit der Sache auch anders um. Mhm. Ja, man weiß so ein bisschen damit umzugehen. Aber trotzdem zieht es einen den Boden unter den Füßen weg. Ja, absolut, absolut. Man fängt ja letztendlich wieder bei Null an. Man muss sein Leben, seinen ganzen Tagesablauf, alles neu ordnen, alles neu auf die Reihe bringen. War denn der Tod schon mal so ein Thema zwischen euch gewesen, zwischen dir und deinem Mann? Wir haben darüber gesprochen. Da haben wir nie ein Problem mit gehabt. Wir haben also offen darüber gesprochen, und weil viele machen ja so Scheuklappen und schieben den Tod weg. Und das haben wir nie gemacht. Wir hatten auch so unsere Vorstellungen, was wir wollten oder was wir nicht wollten. Ob das jetzt Beerdigung oder was es war. Was war denn der Wunsch deines Mannes? Also wir hatten auch für uns ausgemacht, wenn es geht, dass er an dem Grab bei meinen Eltern beikommt, was auch geklappt hat. Mhm. Und dass wir halt eine schöne Beerdigung haben. So, meine Tochter und ich, wir haben das so geplant, wie wir das für uns schön fanden. Mhm. Wir haben auch letztes Jahr seinen 50. Geburtstag groß gefeiert, und da habe ich ihm zur Überraschung Bruce Capusta geschenkt. Und dieses Lied haben wir dann auch auf der Beerdigung gespielt. Das war zwar sehr hart, das Geburtstagslied für ihn, aber es war einfach schön, trotz allem. Hast du, hatte er Angst vor dem Tod? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Also das war auch so eine Sache. Und er war auch ein Mensch, der hat also auch gelebt, der hatte seine Freizeitsachen, die er machte. Wie zum Beispiel Männergarde oder auch Angeln gehen, Motorrad fahren. Mhm. Und er hat auch viele Freunde und Bekannte, wo er immer hinging und so. Das war für alle ein Tiefschlag. Also es sind viele, die noch nicht damit fertig werden, die auch nicht nach hier kommen können, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Weil die vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen. Ja, das denke ich auch mal. Das ist auch ein Problem. Die wissen gar nicht. Da haben viele Leute eine ganz große Scheu vor, sich dann mit einer Witwe oder einem Witwer zu beschäftigen. Wie möchtest du, dass die Leute mit dir umgehen? Ich finde das schön, wenn jemand kommt, auch nach hier kommt und fragt, wie geht es dir, und wir reden darüber. Mhm. Also, das ist für mich sowas wie Therapie. Also ich brauche dann auch nicht irgendwo, dass ich sage, so, ich muss irgendwo Hilfe holen bei irgendeiner Institution. Ich kriege das dann auch so verarbeitet. Mhm. Ich finde das gut so. Ich finde das immer ganz schlimm, wenn man bei einem Trauerfall nach einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr von der Umwelt auf den Verstorbenen angesprochen wird. Das finde ich ganz schlimm. Ich finde es genau wie du sagst, richtig, dass man fragt, wie geht's dir? Ja. Und dann spricht man über das Thema, und man kann auch nochmal über den Verstorbenen sprechen. Ja. Mhm. Ich finde das schön. Also man lässt dann auch gewisse Situationen nochmal Revue passieren. Genau, genau. Das war so. Ich habe also ein paar gute Freunde, auch von meinem Mann, ein paar gute Freunde, die noch hier und da kommen. Und auch von Nachbarn, wo mein Mann wirklich, das war ein guter Freund von ihm, die mir auch helfen in gewissen Situationen, die auch waren. Ist egal, was ist, ob Tag oder Nacht, wenn du Probleme hast, rufe an, dir helfen. Sehr gut, sehr gut. Und weißt du, was ich auch in aller Traurigkeit und allem Schock auch tröstlich finde, wenn du sagst, dein Mann hatte keine Angst vor dem Tod? Nein. Das finde ich, das hat was Tröstliches. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Und ich habe auch immer gesagt, für meinen Mann war das ein schöner Tod. So einen Tod wünscht sich jeder. Ja. Nur die Hinterbliebenen, die haben dann ein Päckchen im Prinzip zu tragen, was sehr gewaltig ist. Liebe Petra, ich danke dir für deinen Anruf, wünsche dir sehr viel Kraft und alles Gute für die Zukunft. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, jetzt machen wir weiter 40 Jahre mit Frank. Hallo Frank. Hallo. Hallo Frank, was ist dein Thema? Hallo. Ja, ich habe vor ein paar Jahren schon mal angerufen, ich glaube vor 4 Jahren oder so, dass ich Spaß dran habe, dass Frauen Dinge zertreten, wahlweise auch mich, sag ich mal. Jetzt muss ich mich gerade mal ein bisschen anstrengen und ein bisschen umschalten auf von sehr ernst auf etwas skurril, denn das ist skurril, was du erzählst. Ich kann mich ja an dich erinnern. Echt? Ja, natürlich, weil es ganz schräg war. Das ist eine sexuelle Leidenschaft, die du da hast. Ja, das ist was ich dann sagen, Neigung oder Fetisch. Ein Fetisch, ja, ein Fetisch. Mhm. Ja. Ehe ich es jetzt holprig nochmal genau erkläre, vielleicht erklärst du es den Leuten, die sich nicht an dich erinnern. Dann wohl ziemlich viele sein, schätze ich mal. Ja, damals ging es halt darum, dass ich eben Spaß dran habe, sag ich mal, einfach so zu sehen, dass eben Dinge zertreten werden. Dass man, sag ich mal, auf der Parkbank sitzt, wo Dinge rumliegen oder auch kriechen. Und in der Hoffnung kommt mal ein Mädel vorbei und zertritt irgendwas davon. Ob das ein Tannenzapfen ist oder auch, sag ich mal, ein Käfer, der das wie geskabbelt. Ja, oder eine alte Kaffeedose, Kaffeebecher oder sowas. Ja, ja. Man kann ja nachhelfen, sag ich mal. Mhm. Mit Dingen, die da rumliegen könnten. Was findest du, das erotisiert dich, wenn du siehst, wie eine Frau mit ihren Schuhen, mit ihren Stöckelschuhen, oder können es auch normale Schuhe sein? Es können auch durch, ich sag mal, ich bevorzuge eigentlich auch mehr Turnschuhe. Ach so, ja. Am liebsten mehr dickeren Sohlen, wo man auch, sag mal, sieht, dass der Schuh, sag ich mal, unter dem Gewicht etwas leidet, sag ich mal. Mhm. So, dann siehst du das, wie die Frau mit dem Turnschuh, nehmen wir mal an, diesen Pappbecher zertritt. Mhm. Was löst das dann in dir aus? Eine sexuelle Erregung? Auf jeden Fall, sag ich mal. Irgendwo wünscht man sich dabei, mit dem Papier, sag ich mal, tauschen zu können. Das ist der Clou an der Geschichte bei dir, dass du letztendlich dieses Ding sein würdest wollen, am liebsten, dass da von der Frau plattgetreten wird. Du denkst dich dann in diesen Pappbecher oder was immer da liegt rein und findest das cool. Oder nicht cool, findest es toll. Ja, ja, beides. Ja, natürlich. Ja, cool ist ein bisschen sauber. Synonyme gibt es da genügend für mich, glaube ich. Was ich alles finde. Ja. Ja, nur ist ein bisschen Zeit vergangen, sag ich mal. Ja. Und ich sag mal, ich habe damals, glaube ich, erwähnt, ich habe eine beste Freundin, die davon weiß. Mhm. Und die auch Spaß dran hat, sag ich mal, dass ich der mal ab und zu mal ein paar neue Schuhe schenke, dafür auch von ihr alte bekomme. Mhm. Und die hat jedenfalls gesagt, ich sollte damit offener umgehen irgendwo. Ja. Jetzt ist die Sache die, dass eine Freundin von ihr wiederum mich da vor einiger Zeit mal schwer aushorcht, warum denn die eine meine beste Freundin eigentlich so ist. Warum die? Man kennt sich schon viele Jahre so, ne? Ja, sag ich mal. Wie, die hat die hat deine beste Freundin ausgehört? Warum sie? Nee, mich. Okay, ja, okay. Mich persönlich. Mhm. Ja, aber die hat, ich sag mal, über Stunden gebohrt und gefragt. Die hat also dann alles ausgepackt, die beste Freundin. Nein, die hat mich ja ausgefragt. Ach, die hat dich ausgefragt? Ich verstehe, jetzt kapiert, entschuldige, ja. Mhm. Ja, und da habe ich so, sag ich mal, so stufenweise bin ich damit rausgerückt. Mhm. Anhand eines Beispiels von einer Freundin, die ich früher mal hatte. Nur die hat davon nichts mitbekommen seinerzeit. Hab dir eben davon erzählt und dass ich eben auch Spaß letztendlich dran habe, dass eben auch auf mich drauf getreten wird. Mhm. Das hast du damals ja auch gesagt. Mhm. Mhm. Was ist denn jetzt neu an der Geschichte? Ja, neu ist, dass ich mittlerweile, wie soll man sagen, 3 Mädels habe, die das bei mir machen. Du hast 3 Mädels, die auf dich drauf treten? Ja, also nicht gleichzeitig. Ja, okay. Nicht gleichzeitig. Also eine davon ist, die mich neulich ausgehorcht hat, sag ich mal. Als ich davon wusste, dann sagt ihr so, und das ist alles jetzt so in der Art, ja, reicht das denn nicht so, ne? Mhm. Ist das nicht krank genug, sag ich mal einfach? Also, das ist ja irgendwie was Normales, dass man irgendwo drauf tritt. Egal, was es jetzt ist, irgendwo, sagt sie dann, ne? Dann wollte die gerne mal, ob es da was im Internet drüber gibt und ja, konnte natürlich bedienen mit so einschlägigen Seiten. Ja. Und das wollte ich dann auch mal ausprobieren. Mhm. Das haben wir dann auch getan letztendlich. Also dem hin und wieder mal. Also sie hat da Spaß irgendwo dran. Ja. Stress abzubauen, sag ich mal einfach. Ja. Also sie, wie hat man sich das vorzustellen? Du liegst dann irgendwie auf der Erde und die Mädels oder jeweils eine Frau dann tritt auf dich drauf oder wie? Ja, nicht ganz. Ich habe mir da mittlerweile so ein Tischchen gebastelt. Also ein ziemlich niedriges Tischchen mit einem Loch drin, wo ich eben mein, darf man Penis sagen, durchstecke. Pass mal auf, Frank, ich mach mal einen Vorschlag. Ich kann jetzt mit dir, tut mir leid, nicht über solche Sachen sprechen. Tut mir leid, okay. Wir müssen das vertagen auf morgen oder auf gerne auf morgen. Ich habe jetzt so viel über Trauer gesprochen und habe den Tod von Dirk im Kopf. Der ist sehr präsent, ja. Ja, absolut. Ich kann auch für mich. Ja, du verstehst das, dass wir jetzt nicht. Natürlich. Also ich finde es absolut interessant, was du da, wie du drauf bist, und das möchte ich gerne mit dir sprechen. Aber das machen wir nicht heute. Meine Kollegen werden mit dir verabreden, dass wir uns morgen oder Mittwoch ist ja Feiertag oder Donnerstag miteinander unterhalten. Okay. Ja, machen wir es so. Du bist nicht böse, aber du verstehst mich. Nein. Gottes Willen. Sehr gut, Frank. Dann. Das war ich vollkommen Verständnis für. Dann sagen wir bis morgen oder bis Donnerstag. Alles klar. Tschüss. Ciao. Okay. Tschüss. Schönen Abend noch. Jo. 1:45 Uhr, 0800 220 50 50, und hier ist Paul, und Paul ist 65. Hallo Paul. Hallo. Um was geht's bei dir? Was bei mir ist, habe ich eben kurz geschildert. Ja? Meine Frau ist verstorben, kenne schon über ein paar Jahre, eine Haushaltshilfe. Moment, die Frau ist verstorben? Moment. Wann ist die Frau verstorben? Vor knapp 2 Jahren. Ja, und was ist mit der Haushaltshilfe? Die kenne ich schon 5-6 Jahren. Ja. Ja, ist alleinerziehend, hat eine Tochter von 14, einen Sohn von 18 und sie wird 42. Mhm. Habe sie richtig lieben gelernt und liebe sie auch, habe sie auch unterstützt. Das ging an mit dem Heizöltank, das ging an mit dem gebrauchten Auto kaufen. Was, mit dem Heizöltank? Ja, mit dem Heizöltanken, das bezahlt. Ach so, tanken, ich verstehe. Ja. Mhm. Mit hallo? Ja, ich höre dich, ich höre alles. Mit einem gebrauchten Auto gekauft. Mhm. Sie ist in einem Pflegedienst, sie verdient nicht viel Geld, ja. Mhm. Und ich stehe jetzt vor einem Rätsel, die ganze Zeit, außer Küsschen oder mal drücken und so, kam ich einfach nicht weiter bei ihr. Lass mich nochmal erklären. Also du kanntest diese Haushilferin ja schon, als deine, die war eure Haushelferin. Ja, richtig. Als deine Frau noch lebt. Genau. Die Frau ist jetzt 2,5 Jahre tot. Ja. Und seitdem hat sich das so angenähert. Ja. Und seit wann weißt du oder hast du das Gefühl, dass du stärkere Gefühle für sie hast? Ja, das ging mit dem ersten Begegnung an, da sie mich umarmt hat und hat gesagt, ich habe dich sehr lieb. Wie lange war deine Frau da tot? Ein Dreivierteljahr. Ja. Also sie hat dich umarmt und hat gesagt, ich habe dich sehr lieb. Ja, richtig. Also sie hat diesen ersten Tabubruch begangen, sagen wir es so. Richtig. Sie hat die Grenze überschritten. Richtig. Und das hat dich beeindruckt und ein bisschen aufgeweicht. Ja, richtig, genau. Genauso lief das dann weiter. Aber dann ist nie weiter was zwischen euch gelaufen? Nee. Ihr habt nicht miteinander geschlafen? Nein. Nein? Aber du hast immer Geld bezahlt? Ja, ich hab sie unterstützt, dass es ihr gut ging, ja. Kannst du mal so über den Daumen sagen, was du vielleicht da schon so gegeben hast? Ja, ich schätze so 8.000 Euro. Das ist eine ganze Menge Geld. Ja, eine ganze Menge Geld, richtig. Ja. Hast du denn genügend Geld oder musstest du dir sehr absparen? Nee, ich habe genügend Geld. Ich bin gut versorgt, ja. Ich bin Rentner, habe noch einen kleinen Betrieb dabei. Mhm. Aber diese Frau hat eine eigene Wohnung? Die hat eine eigene Wohnung, ja. Jetzt kommt mir natürlich so als Zuhörer gleich der Gedanke, ob die ihn nicht ausnutzt? Nee, den Gedanken habe ich an sich nicht. Mhm. Ich habe den Gedanken nicht. Und zwar ist mir da so richtig jetzt bewusst geworden, ein guter Freund hat sie, oder mit ihrem Schwager und einem guten Freund von mir, waren sie auf einer Fehde. Und da wurde dann nachher noch mehr draus. Also das wurde dann nicht nach der Fehde beendet. Hm. Sie fuhren dann noch gemeinschaftlich weg und dann kam es, ich weiß es nicht, das hat er nicht rausgerückt, ob es noch zum Sex kam, hat er sich bedeckt gehalten. Er hat nur gesagt, du musst aufpassen hier, hol dir Rat und Hilfe, sonst schaffst du das nicht. Sonst schaffe ich das auch nicht. Was schaffst du nicht? Wenn ich sie verlieren würde, das würde ich nicht schaffen. Dann würde ich ein Ende, meinem Leben ein Ende setzen. Oh. Oh. Jetzt hätte ich gern einen Rat. Diese Frau ist aber noch, um es mal klar zu sagen, die ist offiziell mit keinem anderen Mann zusammen. Nein. Ist aber jetzt fast mit einem anderen Mann ins Bett gegangen, vielleicht. Ja, ist richtig. Die weiß wie sehr du sie magst. Ja, das weiß ich. Du hast ihr das richtig gestanden und klar gesagt? Ja, mehrere Male. Mehrere Male. Wie hat sie denn dann darauf reagiert? Ja, sie hat sich geschmeichelt gefühlt, gell, und wie üblich gedrückt und dann mal ein Knutscher und dann war es auch, gell. Weiter hemmt sie immer ab, ja. Du hast ihr gesagt, ich liebe dich oder ich habe dich lieb? Ja. Sie hat aber nicht gesagt, ich liebe dich auch. Doch. Doch. Sie hat gesagt, ich liebe dich auch. Ich habe dich sehr, sehr gern. Ja, Moment, das ist ja ein großer Unterschied. Mhm. Zwischen ich liebe dich und ich habe dich sehr, sehr gern. Ja. Liegen ja Welten. Ja, ja, ja. Warum bist du so extrem abhängig von dieser Frau, Paul? Weil ich sie ganz einfach liebe. Ja, aber ich möchte auch keine andere Frau mehr kennenlernen. Ich möchte einfach, dass ich mit dieser Frau richtig zusammenkomme. Aber irgendwas hakt da ja. Bitte? Irgendwas hakt da ja. Ja, das ist richtig. Und sie hatte in ihrer Jugend sehr schlechte Erfahrungen mit älteren Männern gemacht, als Kind schon. Ob das daran liegt, ich brauche einfach mal deinen Rat. Es könnte ja auch schlichtweg sein, dass sie dich nicht liebt. Dass sie dich vielleicht durchaus mag. Jetzt hat das Ganze aber ein Geschmäckle mit dem Geld. Wenn da kein Geld fließen würde, wäre die Sache einfacher. Jetzt frage ich mich, wie würde die sich dir gegenüber verhalten, wenn da überhaupt keine Kohle mehr fließen würde? Ich weiß, das willst du gar nicht hören, aber ich sag's dir trotzdem mal so. Ich bin etwas erschrocken, dass du sagst, dann nehme ich mir das Leben, wenn die Frau mich nicht. Ja, will. Das steht fest, wie es Amen in der Kirche bei mir. Also, das ist doch ganz schlimm. Das ist dann das Ende. Also das. Du bist, weiß ich. Bist du gesund? Bin gesund, ja. Du bist Mensch, Paul. Du bist 65. Das ist noch ein gutes Alter. Du bist gesund, du hast Kohle. Ja. Und du würdest dich wegen der Nichterwiderung einer Liebe von einer Frau umbringen? Ja. Mensch, du bist doch keine 17. Nein, das ist richtig. Würde deine Frau das wollen? Das weiß ich nicht. Ich kann sie nicht mehr fragen. Ich bin 1040 Jahre verheiratet. Die würde mit Sicherheit nicht sagen, ja, dann nimm dir das Leben, wenn die dich nicht zurückliebt. Nie im Leben würde sie es sagen. Ich kenne deine Frau nicht, aber ich bin fast hundertprozentig sicher. Ja. Mann, da hast du dich aber in was reingesteigert. Ja, das stimmt. Habt ihr Kinder? Also hast du Kinder mit deiner Frau? Ja, ich hab drei Kinder. Drei Kinder? Ja. Auch Enkelkinder? Auch Enkelkinder, ja. Die dir wichtig sind? Die mir wichtig sind. Aber das Wichtigste ist mir halt diese Frau. Ja, aber du hast dich aber jetzt auch in was wirklich absolut rein verbohrt. Ich würde diese Frau an deiner Stelle nochmal ganz klar befragen, was sie von dir will und ob sie eine Zukunft sieht und ob sie dich liebt. Frage sie, liebst du mich? Mhm. Nicht magst du mich oder so? Willst du deinen Wünschen entsprechend würdest du gerne mit ihr zusammen sein. Das ist richtig. Du würdest mit ihr gerne wohnen. Ja, das ist richtig, so, ja. Das musst du sie fragen. Wollen wir das? Willst du das? Ja. Aber da musst du mutig sein. Und da musst du auch nachhaken, wenn sie sich versucht, da rauszuwinden. Ja, gut. Ja, gut ist das alles noch nicht. Ich mach mir Sorgen um dich. Was ist dir denn neben dieser Frau noch wichtig im Leben? An sich im Moment nichts. Wirklich gar nichts. Hast du kein gutes Verhältnis zu deinen Kindern? Doch, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Und dann sind dir die nicht wichtig? Doch, die sind mir wichtig, aber nicht so wichtig wie diese Frau. Mensch. Ja. Wie viele Enkel hast du? Fünf. Fünf Enkel? Ja, ja. Wahrscheinlich kreuz und quer im Alter so gemischt. Ja, die Älteste ist 15. Mhm. Der Junge ist 10, 8. Kommen die dich schon mal besuchen? Ja. Magst du die? Die mag ich, ja. Und die mögen dich auch? Die mögen mich auch, ja. Und denen würdest du das antun wollen? Der Opa hat sich umgebracht. Ja, nu. Mensch. Ich sag's nochmal, du bist gesund, du hast Kohle. Geh auf Reisen. Mach eine Weltreise oder mach irgendwas, wo du andere Frauen kennenlernst. Aber bring dich doch bitte, bitte, bitte nicht um. Wir haben den ganzen Abend über meinen alten Freund Dirk Bach gesprochen. Ja, ist richtig. Der so ein Unglück mit 51 aus dem Leben gerissen wird. Und du bist gesund und sagst, ich schmeiß mein Leben wegen einer Frau weg. Ja, das ist, also ich verstehe mich manchmal selbst nicht, aber ich komme einfach von dieser Frau nicht los. So, dann möchte ich, nur als Info für dich, du brauchst dich gar nicht bedrängt fühlen. Ich möchte, dass du noch ein paar Sätze mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Nicht, um jetzt große psychologische Sachen hier zu machen, sondern die soll ja noch ein paar Dinge an die Hand geben. Vielleicht wäre für dich, vielleicht keine Therapie, aber mal so ab und zu ein Beratungsgespräch bei einem guten Psychologen gar nicht schlecht, gerade auch in dieser Angelegenheit. Ja? Ja, gut. Gut, Paul, dann bitte ich dich aufzulegen und Christina ruft dich jetzt gleich zurück. Dann bedanke ich mich. Sehr gerne, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Markus und Markus ist 42. Hallo Markus. Hallo Domian. Hallo Markus, über was reden wir? Über Dirk. Über Dirk. Das ist ich merke ein großes Thema heute hier bei euch. Ich bin auch großer Dirk-Fan. Also ich habe Dirk in den 80er Jahren erlebt. Wo hast du ihn erlebt? In der Filmdose. Filmdose müssen wir... Beim Stück Geier Valley. Ja, müssen wir sagen, das war so eine absolut angesagte Szene-Kneipe hier in Köln. Die Filmdose, Walter Bockmeier hat sie damals geführt. Und da sind viele Leute große Stars geworden. Hella von Sinnen ist da groß geworden, Ralf Morgenstern und Dirk Bach eben auch. Und Sammy Ofken und ganz viele andere. Ich bin auch ziemlich erschüttert so, weil, ich sag mal, der Dirk hat viel für die Elsthilfe Köln getan. Genau, für die Elsthilfe, ja genau. Jetzt Cover Me zum Beispiel ohne Dirk kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Cover Me erklärst du vielleicht auch mal kurz. Wir kennen das auch nicht alle. So, wo Prominente sich zur Verfügung stellen, ihre Lieblingslieder singen und dann das so andere da mitsingen, dann wird das, also macht einfach Fun. Ist ein Riesenspaß gewesen über viele Jahre und der Erlös ist immer der AIDS-Hilfe zugeflossen. Richtig, immer der AIDS-Hilfe Köln. Mhm. Ich habe den Dirk auch mal so in der Stadt getroffen, in Köln, und was ich sehr gut fand, er ist nicht abgehoben gewesen und nicht, wenn man ihn traf, man sprach ihn an, ich habe noch irgendwie ein paar Karten dabei oder Foto, so kannst du die signieren. Er hat sich für jeden Zeit genommen, egal wer da lang kam. Mhm. Er ist nicht so abgehoben wie manch anderer Star, sag ich mal, den es gibt. Dann sagt er, ich habe keine Zeit, ich muss weiter. Mhm. Weil Dirk wusste, wen er seinem Ruhm zu verdanken hatte. Mhm. Und ich sag ganz ehrlich eins, das Showgeschäft ohne Dirk Bach ist für mich wie Köln ohne Dom. Oh, das ist natürlich eine große Aussage, Große Aussage. Weil, ich sag dir ganz ehrlich, Domian, ich war heute... Mir kommen jetzt schon wieder bald wieder die Tränen. Auch wenn ich ihn nicht so persönlich kannte wie du. Also mich nimmt das sehr, sehr mit. Mhm. Wann hast du heute und wie hast du die Nachricht erfahren? Ich habe es erfahren durch ein Internet. Ich habe, es war kurz nach 7. Ich habe, wollte ich lesen, ein bisschen. Und komm auf die erste Seite. Guck, Dirk Bach tot. Habe ich erst gedacht, der hätte sich irgendein Hacker einen Scherz erlaubt. Bin auf einer anderen deutschen Tageszeitung gegangen, da stand es auch, ich denke jetzt googelt, das kann doch nicht sein. Mhm. Das kann doch nicht sein. Dirk ist doch nicht tot. Mhm. Für euch, wie ihr vorhin nannte, Dicky, das kann doch nicht sein. Mhm. Ja, und für mich brach so gesehen eine Welt zusammen und meine Freundin erzählte mir heute Abend, sie hatte mir eine Überraschung vorgehabt und zwar wollte eine Produktionsfirma macht demnächst Sachen, wo Fans von Stars überrascht werden. Mhm. Und sie wollte mir versuchen, einen Tag mit Dirk zu verschaffen. Ach, ja, das ist natürlich dann wir waren sogar in der engeren Auswahl dazu. Mhm. Ja. Und das hat mich dann natürlich so richtig mitgenommen alles. Also ich merke, dass eure Anteilnahme auch sehr groß ist. Es haben so viele Leute, ich weiß auch im Vorfeld, dass wir auch ganz viele Mails schon bekommen haben. Vielen Dank dafür. Markus, dir auch Dank für deinen Anruf und dir alles Gute. Dir auch, Domian. Ich hoffe, heute Abend der Aufzeichnung zum Fernsehpreis wissen diejenigen, das zu würdigen. Ich bin sicher. Ich bin ganz sicher, dass das... ja, da bin ich ganz sicher. Vielen Dank, Markus. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Volker Tarke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer, kostenfrei, oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.